kein schöner Schluss und nicht sehr heiter. Es ist schon so. Macht bitte weiter. Wollt ihr es wirklich? Ja, fahrt nur fort. Gut. Dann erteile ich Schmidt das Wort. Mein Name war schon im Spiele. Man stellte mich Ihnen vor. Dieses Lied, das jetzt kommt, betrifft viele. Und ich sing's sozusagen im Chor.